für Tom Gangl von der Gemeinde in Schwechat. I ask you for a big hand for Tom Gangl from Schwechat. Ja, ich begrüße alle Freunde des gepflegten Schlafes am Sonntagmorgen. I welcome all of you who like to sleep on a Sunday morning. Das war ein Sickerer. Alle Wiederholungstäter, die sowohl in der Früh als auch jetzt am Abend da sind. All of those who have been here in the morning and are here again. Und natürlich Rob und Mary. And of course Rob and Mary on live stream. Dobro veče, kako si? Don't speak that language. Ihr merkt, auch wenn ihr nicht da seid, funktioniert die Gemeinde. Ist doch wunderbar. You see, even if you're not here, everything works out. Offensichtlich macht ihr einige Sachen verdammt richtig. So it looks like you're doing a lot of things right. Ja, richtig, mein Name ist immer noch Tom Gangl. My name is still Tom Gangl. Ich bin Exilsteirer. I come from Styria. Fühle mich hier aber sehr wohl, muss ich sagen. But I really like it here in Vienna. Weil es so international ist. Because it's so international. Da fühle ich mich mit meiner eigenen Sprache irgendwie sehr wohl. I like my language among the diverse languages. Aber man merkt 10 Jahre fernab. But 10 years of being here have an effect on you. Es ist einfach so, wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. So, where the love goes, there's no grass growing. Also ich muss es schon sagen, ich habe echt als Österreicher wirklich immer wieder Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Deutschen. So I have to say that as an Austrian I still feel a bit, yeah, I have problems exactly. With Germans, let's say. Sie können nicht nur besser Fußball spielen, wobei wir checken das am Dienstag aus. They can not just play better soccer, which we will see on Tuesday. Sie schauen nicht nur besser aus. They don't just look better. Sie können auch viel besser Englisch. But they can also speak better English. Weil wir alle wissen, wie Arnold Schwarzenegger Englisch kann. Because we all know how Arnold Schwarzenegger speaks English. Genau, also ich habe heute meine Frau mitgebracht und meinen kleinen Buben. So I brought my wife tonight and my little son. Normalerweise sind sie nicht dabei. Normally they're not here. Weil mein kleiner Sohn mag meine faden Predigten nicht. Because my little son, he doesn't like my boring messages. Aber ich bin froh, dass Helen dabei ist, weil die baut mich dann wieder auf. But I'm really glad that Helen is here because she will encourage me afterwards. Also richtig, wir sind in einem Gemeindegründungsprojekt in einem der schönsten Flecken von Österreich tätig. So we're planting a church in the most beautiful places in Austria. Zwischen Raffinerie und Flughafen. Between an oil place and the airport. Ja. Also es gibt wirklich Leute, die dort wohnen und die noch nichts von Jesus wissen und das versuchen wir zu ändern. So there's really people living there and who don't know Jesus yet, so we want to change that. Also nicht, dass sie jetzt davon ausziehen, sondern dass sie Jesus kennenlernen. So we don't want to change the fact that they live there, but that they don't know Jesus. Und das mache ich professionell. Ich bin also Profi-Christ. So that's my profession. I'm a professional Christian. Und das Coole am Profi-Christ sein ist, du hast die Eintageswoche. And the great thing about being a professional Christian is that you have a one-day work week. Also ich arbeite nur mehr sonntags. So I just work on Sundays. Und seit kurzem habe ich reduziert auf halbtags. And since recently I reduced to part-time. Also dass ich heute 2 Predigten mache, ist eine Ausnahme. So it's an exception that I'm preaching 2 messages. Aber ich habe ja eine Woche Urlaub gemacht, wie man sehen kann. But I had a week of vacation, as you can see. Also nichts Münz-Mallorca, sondern das ist wirklich ehrlicher, brutzelte kroatische Sonneneinstrahlung. Not like what you get in Mallorca, but real tan from Croatia. Also ihr werdet Rob und Mary wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. So you will probably not be able to recognize Aber Rob and Mary. Aber genießt die Zeit in Kroatien, super Sache. But really enjoy the time in Croatia. Wie gesagt, Urlaub ist auch das Stichwort für heute. So vacation is what I'm going to talk about now. Für viele ist er vorbei, das ist schade. For many it's already over, so I'm sorry for that. Aber es ist eine gute Gesellschaft, bei mir ist es genauso. But you're welcome here because for me it's the same. Ich kann mit euch mitfühlen. I can feel for you. Auch dass die Ferien vorbei sind. That, you know, school holidays are over. Und wie cool ist es, wenn man Student ist, weil da fängt man immer einen Monat später an. Isn't it great if you're a student because then you start 1 month later. Egal, also ich liebe Segeln. So I love sailing. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht vom Segeln. I brought you a picture of when I was sailing. Für mich ist das einfach der Burner schlechthin. For me, that's the greatest thing to do. Traveling without moving. Campen yeah. Auf dem Meer. It basically means camping on the ocean. You travel and you don't move. Du hast immer eine Abwechslung. You always have something new. Ein Tag ist es sonnig und heiß. One day the sun is out and it's hot. Am nächsten Tag sind Wolken oder Regen. The next day it's cloudy or it's raining. An einem Tag chillst du in einer einsamen Bucht. One day you just chill out in a cove. Und am nächsten Tag machst du die Nacht zum Tag in irgendeiner lebhaften Hafenstadt. The next day you're partying through the night in some kind of city. Am einen Tag ist es Flaute und es geht genau gar nichts weiter. One day there's no wind going at all. Und am nächsten Tag pfeift der Wind schon um die Ohren, dass so die Fetzen fliegen. And the next day there's like a storm going. Es ist alles dabei und ich liebe das. So you have everything there and I just love that. Aber was ich am allermeisten mag, ist einfach diese Weite. But what I love the most is just the wide sea. Also ein kleines Fuzzi irgendwo am Meer draußen ist unglaublich inspirierend für mich. So to be this little something out in the ocean, that's just so inspiring for me. Und ein paar CIG-Homies sind schon infiziert von diesem Virus. And some of the CIG participants are already infected by this virus. Ja, die haben schon gebucht für nächstes Jahr und fahren wieder mit mir. So they already booked and they're going next year with me again. Und das Coolste ist beim Segeln ist, ich kann Gott einfach so stark erleben in seiner Natur. And the greatest about sailing is that I can just experience God in nature. Weil es so ruhig ist. Because it's so quiet. Du hast keinen iPod, kein Fernseher, kein Internet-Access, kein Skype, kein all das Zeugs, nur du, mehr Gott. There's no iPod, no TV, no music, no nothing. It's just you and God. Und ich mag segeln immer, obwohl ich noch vor 13 Jahren einer meiner dramatischsten Erlebnisse genau beim Segeln hatte. And I still love sailing, although I had a really dramatic experience 13 years ago while sailing. Es war zu Pfingsten. It was during Pentecost. Und es war nicht vor 13 Jahren, sondern wie ich 13 Jahre war. Oh, and it was when I was 13 years. Also voll in der Pubertät. So I was a teenager in puberty. Also die Eltern machten nur Probleme. The parents were, you know, giving me a hard time. Und ich habe ganz bewusst kein Foto von dieser Zeit mitgenommen. And I didn't bring a picture on purpose. Und das Schlimmste ist, wenn du auf Urlaub fahrst, ist, wenn die Eltern mit dir auf Urlaub fahren. And the worst thing about it is that your parents go on vacation with you. Und noch schlimmer, deine zwei Schwestern, eine größer und gescheiter als du und die andere kleiner und auch gescheiter als du. And the worst is even two sisters, one is older and she's smarter than you and one is younger and she's smarter than you. Und the kids and they just keep talking. Und die Eltern and the parents keep talking. Oh my goodness. Ich als Sandwich schon mittendrin. And so I'm the sandwich in between. Es war sehr, sehr kalt. It was really cold. Der Wind hat gepfiffen. The wind was blowing. Und die Wellen wollten unbedingt meinen Magen dazu veranlassen, dass ich das Frühstück wieder recycle. And the waves just, wanted me to recycle my breakfast. Und ich habe noch genau die Stimme im Ohr von meiner Mutter. Natürlich müssen wir zum Pfingsten fahren, weil zum Pfingsten ist es viel, viel billiger. And I can still hear my mom saying that it's so much cheaper during Pentecost, so we have to go during Pentecost. Aber für mich war der Fun Factor absolut im Keller. But for me, the fun factor was totally on the ground. Und als Krönung von dieser ganzen Geschichte habe ich dann noch so einen Pullover anziehen müssen. And the highlight of it all was that I had to wear this sweater. Kennt ihr diese Pullover, die die Omas stricken, so in langen, kalten Winternächten? You know those sweaters that your grandmas make you for very cold nights? Und ich liebe meine Oma heiß und innig, aber diese Pullover. And I really love my grandma, but those sweaters. Die kratzen. They itch. Wo man Augenkrebs bekommt von den Farben. You kind of get eye cancer from the colors. Wo man ausschaut wie so ein Marshmallow-Mandel. You look like a marshmallow. Auf jeden Fall haben wir die anziehen müssen, weil es war ja kalt. So anyways, I had to wear it because it was cold. Und ihr könnt euch vorstellen, dass meine Bereitschaft, den Kommandos meiner Eltern zu folgen, auf einem historischen Tiefpunkt angelangt ist. So you can imagine that my willingness to obey my parents was basically like zero. Und genau da ist es passiert. And that's when it happened. Wenn man beim Segeln gegen den Wind fahren will, geht das nicht. If you want to sail against the wind, that doesn't work. Sondern man muss im Zickzack fahren. Eine Wende, nächste Wende, nächste Wende, nächste Wende, nächste Wende, nächste Wende. But you have to go in zigzag, basically. Right, left, right, left. Und ich finde das heute voll cool. And now I think it's really cool. Aber damals habe ich es gehasst wie die Pest. But back then I just hated it. Weil dann immer meine Mama gesagt hat, runter, Thomas, in die Kajüte! Because my mom always said, Tom, go down to the bottom of the ship. Weil es ist viel zu gefährlich, wenn man als kleines Kind oben bleibt. Because it's way too dangerous if you stay up. Und bei einem Manöver habe ich mir gedacht, so, ich glaube, ich habe es jetzt heraus. And during one maneuver, I just thought, now I know how to do it. Ich halte mich einfach am Geländer fest. I just hold on to the railing. Das reicht doch. That's enough. Ich bin doch eine steirische Eiche. Auf jeden Fall hat mich die Segelaufhängung bei diesem Manöver voll erwischt oberhalb dieses Auges. So basically the sailing post just hit me on the head. Ich habe einen zweifachen Salto gemacht. I just did a double flip. Mein einziger bis dato. It's the only one I've succeeded in so far. Und dann bin ich abgesoffen im Wasser wie ein Stein. And then I went down into the water. Das Problem war auch, dass ich durch diesen Schrecken die Luft rausgeblasen habe. So because I was so shocked, I had breathed out all the air. Und dieser Oberpullover sich sofort mit Wasser vollgesogen hat. And this grandma sweater just filled up with water. Und hat mich unter Wasser gezogen. And it pulled me down under the water. Und mein Vater hat einen riesen Fehler gemacht, aber der hat wahrscheinlich mein Leben gerettet. And my father made a big mistake, but he probably saved my life. Er ist sofort nachgesprungen. He just went after me. Und das war die einzige Möglichkeit, denn er hat mich erst beim zweiten Mal tauchen, hat er mich herausgezogen und mich reanimieren können. So after the second time of diving down, he was able to pull me up. Nur das Problem war, dass wir beide da geschwommen sind. The problem was that we were both swimming there. Also ich war mehr so. So I was kind of hanging there. Und er ist geschwommen. And he was swimming. Und das Boot mit meiner Mama und meinen zwei Schwestern in diese Richtung von uns weg, auf die Klippen zu. And the boat with my mom and my sisters went towards the cliffs. Und wir sind einfach da hilflos herumgetrieben. And we were just helplessly floating around. Für mich war das überhaupt kein Problem, weil mein Papa war ja da. For me it wasn't a problem because my father was there. Aber ich habe dann gemerkt, je länger die Zeit vergangen ist, umso länger sind auch waren auch die Zeiten, die wir gebraucht haben, um durch so eine Welle durchzutauchen. But I realized the longer we were swimming there, the longer it took us to dive through one of the waves. Und mein Papa ist tourenlehrer und eigentlich ein guter Schwimmer, aber ihm war klar, lange hält er das nicht mehr durch. And my dad, he does tours and he's a good swimmer, but I knew that he wouldn't be able to do it long. Und da waren immer wieder auch diese Schreie um Hilfe. And there were always these cries for help. Und ich habe meinen Papa noch nie so erlebt. And I never experienced my dad like that. Aber so circa nach 20 Minuten. But after about 20 minutes. Da hat mir jemand gesagt, komm, nimm diese Schwimmweste. Somebody said to me, come, take this life vest. Halt dich da fest. Hold on to this. Und ich sehe noch, wie sich mein Papa mehrmals übergeben muss. And I had to witness my dad throwing up several times. Und wie sein junger Student sich über mich beugt und versucht, dann meine Wunde da irgendwie da zu verarzten. And how a young student just kneeled over me and tried to fix my wound. Wir hatten das Glück, dass uns ein Schiff bergen hat können. And we were lucky that they could save the boat. Ich habe dieses Erlebnis lange nicht wirklich richtig einordnen können. For a long time, I didn't know where to place that experience in my life. Erst 6 Jahre später, mit 19, da hatte ich wieder so eine tiefe Krise. Just 6 years later, when I was 19, I was going through a deep crisis. Die Frau, in die ich voll verknallt war, hat mir zum dritten Mal gesagt, nein, du bist es nicht. The woman who I was totally in love with told me the third time that she doesn't want me. Aber Freunde, ich sage euch, es zahlt sich aus, dran zu bleiben. Friends, I can tell you, it's worth persevering and pursuing further. Ich hatte auch massive Glaubensfragen. I had just big questions of faith. Wie kann ich an einen Gott glauben, den ich nicht sehen kann, den ich nicht spüren kann, der keinen Facebook-Account hat und den ich nicht anskypen kann? How can I believe in a God who I don't see, who I don't feel, who I can't Skype, or who doesn't have a Facebook-Account? Ist er wirklich Realität in meinem Leben oder glaube ich halt nur das, was meine Eltern auch glauben? Is he really reality in my life or do I just believe this because my parents do? Und genau in dieser Zeit hatte ich zum ersten Mal einen echt fetten Traum. And exactly in that time I had a dream that really impacted me. Ich habe das normalerweise nie oder ganz ganz selten. So normally I don't have these kind of dreams. Und wenn, dann träume ich immer einen Käse, dass ich irgendwo über die Berge fliege oder so irgendwas. Or I dream about some kind of stupid things. Aber das war so klar, da hat mich Jesus mitgenommen auf die Reise und ich habe noch einmal Bild für Bild die ganze Szene durchgespielt, was da vor 13 Jahren passiert ist. But there was so clear, Jesus was taking me on this journey and showing me all the pictures of what had happened on that day on the boat. Und er hat mir noch einmal gezeigt, was da alles hätte passieren können. And he showed me again what could have happened back then. Und dann hat er gesagt, hey, meine Wege sind nicht die deinigen. And then he said, my ways are not your ways. Und meine Gedanken sind nicht die deinigen. And my thoughts are not your thoughts. Und wie ich dann schweißgebadet aufgewacht bin. And when I woke up all in sweat. Noch viel schlimmer als jetzt. Worse than now. Da war mir klar, dass es hätte vorbei sein können mit mir. I really realized that it could have been the end. Aber dass Jesus offensichtlich noch was vorhat. But that Jesus apparently had still a plan with me. Dass ich weiterleben darf zu seiner Ehre. That I can go on living to his glory. Mir war klar, dass Jesus Realität ist. I realized that Jesus is reality. Und dass er einen Plan hat. And that he has a plan. Und dass ich heute dastehen kann und zu euch reden darf, ist für mich ein unheimliches Privileg und wiederum ein Beweis dafür, dass Jesus lebt und einen Plan hat. And the fact that I'm standing here speaking to you tonight is a miracle and proves that Jesus is real. Jesus hat zu mir gesprochen, mein Leben hat sich verändert. Jesus spoke to me and my life changed. Eine Begegnung einer ähnlichen Art hat jemand durchgemacht, den ihr wahrscheinlich alle kennt. And a similar encounter happened to somebody who you probably all know. Ihr kennt ihn unter seinem späteren Namen, nämlich Paulus. You know his latter name, that is Paul. Der Missionar und viel zitierte Vorzeige-Paradechrist schlechthin. The missionary and super professional Christian. Aber meine lieben Freunde, der Mann war nicht immer so. But you know what, friends, he wasn't always that way. Denn eigentlich kennen wir Paulus als Saulus von Tarsus. Because really we know Paul as Saul from Tarsus. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 7 kommt er das erste Mal vor. And in Acts 7 he appears for the first time. Die christliche Gemeinde, ausgehend von den 12 Jüngern von Jesus, war damals noch sehr, sehr klein. There was the first church with the 12 disciples and it was still very small. Und möglicherweise war die Kreuzigung von Jesus noch nicht einmal ein Jahr her. And probably the crucifixion of Jesus had only been around a year ago. Aber schon damals hat es begonnen, dass diese Christen verfolgt worden sind, und zwar systematisch. But even then, the Christians were already persecuted in a systematic way. Und schon ganz zu Beginn gibt es auch Tote zu beklagen. And right from the beginning, there were deaths happening. Stephanus wurde als erster Märtyrer qualvoll zu Tode gesteinigt. Stephen was stoned as the first martyr. Und wir lesen das sozusagen als Randnotiz. And we kind of read that on the side. Und jetzt gilt es, die Bibel aufzufischen und Apostelgeschichte Kapitel 7, Versen 58 und fortfolgende aufzuschlagen. Wenn du keine Bibel dabei hast, kein Problem, setz dich einfach neben einen Christen, die haben meistens eine dabei. So now you can pull out your Bible and read along or look into the Bible of somebody who has one, who's probably a professional Christian. Aber das Coole an der CEG sind diese riesengroßen Fernseher. Ich wünschte, ich hätte auch so einen zu Hause. The cool thing about CIG are these huge TVs. I wish I had. Aber meine Frau ist froh, dass sie keinen riesigen daheim haben. But my wife is happy to not have a big one. Anyway. Egal, ja. Da steht in Apostel Kapitel 7, Vers 58, da zerrten sie ihn, Stephanus, aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Während sie dem Stephanus steinigten, betete dieser: Herr, nimm meinen Geist auf. Auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. At this they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold the sin against them. When he had said this, he fell asleep. Und gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 8, Vers 1, lesen wir Folgendes. Und zwar steht da, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung einverstanden. And right in the next chapter, in Acts 8, verse 1, you read, and Saul was there giving approval to his death. Saulus war also noch ein recht junger Hupfer, vielleicht Ende 20, Anfang 30. So Saul was probably still very young, maybe in the 20s or beginning of the 30s. Aber hatte schon ziemlich weit gebracht in der judaistischen Elite. But he was progressing well in the Judaism elite. Er hatte auch die besten Startvoraussetzungen. And he had the best prerequisites. Eine angesehene Familie aus Kilikien, der heutigen Südtürkei. He had a well-known family from Kilikia in the West Turkey. Und er war sich sehr wohl bewusst, dass er aus dem Stamm Benjamin war. And he knew exactly well that he was from the tribe of Benjamin. Aus dem Stamm des Königs Davids. From the tribe of King David. Und sein Vater war offensichtlich ein ziemlich einflussreicher Mann. And his father was apparently a very influential person. Denn er hatte das Privileg, als Jude römischer Bürger, das römische Bürgerrecht zu bekommen. Because he had the privilege to receive Roman citizenship as a Jew. Und das hat er seinem Sohn, dem Saulus, weitervererben können. And he could pass that on to his son, Saul. Er wurde schon als Jugendlicher als Torahlehrer ausgebildet. Already as a teenager he was being taught to teach the Torah. Also nicht nur irgendeine Hauptschule. So not just some kind of school. Hey, ich kann das sagen, ich bin selber Hauptschullehrer. So I teach at a regular school. Sondern so Sir Karl Popper Schule. Yes. Und nicht nur bei irgendeinem Lehrer, sondern beim Rabbi Gamaliel dem Ersten. And he wasn't just taught by some teacher, but by Rabbi Gamaliel the First. Leute, dieser Typ hat das Alte Testament auswendig gekonnt. This guy could memorize the Old Testament. Also nicht nur der Rabbi, sondern auch die Schüler. Not just the teacher, but also the students. Und ganz noch nebenbei hat er war auch noch Zeltmacher. And on the side, he was a maker of tents. Hat also eine Lehre als Teppichweber gemacht. So he did an apprenticeship as a carpet something. Also er hat etwas gemacht, maker. Wo viele von uns echt Probleme haben. So he did something that many of us struggle with. Er hat erfolgreich studiert in Mindeststudiendauer. He studied in the least amount of time required. Möglicherweise auch mit ausgezeichnetem Erfolg. Probably with excellent results. Und nebenbei noch gearbeitet. And he worked a job on the side. Freunde, das muss man einer nachmachen. Well, that's hard to resemble. Und aufgrund seiner Ausbildung war Paulus ein äußerst strenger Pharisäer. And because of his education, Paul was a very strict Pharisee. Und er schreibt es auch im Galater Kapitel 1, Vers 14 folgendermaßen: In meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. So he writes in Galatians 1:14, I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my father. Also für ihn war das ein absolutes Privileg, diesen Sektierer Stephanus steinigen zu dürfen und dabei zuzuschauen und das Ganze zu überwachen. So for him it was a real privilege to stone this Stephen and watch over the whole procedure. Aber Saulus wollte noch mehr. But Saul wanted more. Kapitel 8, Vers 3 steht, Saulus jedoch wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. So in chapter 8, verse 3, it says, But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. Nicht nur in Jerusalem, sondern in ganz Palästina. Not just in Jerusalem, but in all of Palestine. Doch wisst ihr, was das Coole ist? Wenn ihr da weiterlest in Vers 4, But you know the cool thing about this is if you read on in verse 4. Da steht, die aber über das ganze Land verstreuten Christen machten das Evangelium weiter bekannt. Where he says that the remaining Christians were continuing to proclaim the gospel. Leute, Jesus lässt sich nicht aufhalten. Damals nicht, heute nicht und auch in Zukunft nicht. Wurscht, wer dagegen ist. I can tell you, Jesus isn't stopped. He wasn't back then, he isn't today, and he won't be in the future. Aber Saulus ist ganz verbissen in seiner Mission. Er muss das nächste Ziel erreichen, das ist Damaskus. But Saul is totally just focusing tunnel vision on this goal to destroy them. Und in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 1 und 2 lesen wir davon, dass Saulus vor Wut kocht. So we read that Saul was fuming in anger. Dass diese Sektierer immer mehr werden und immer mehr werden und immer mehr werden. That those people from the sect are just growing and growing. Er muss dem Einhalt gebieten. That he has to stop this. Also geht er zu seinem Boss und sagt, ich brauche die Befehle, um nach Damaskus zu gehen. So he goes to his boss and says, I need the commands to go to Damascus. Ich möchte alle ins Gefängnis werfen, Männer, Frauen, Ratzeputz. I want to put everyone in prison, men, women, everybody. Und da macht er sich auf den Weg mit seinem ganzen Tross. And so he starts moving with the horses and everybody. Und die 240 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus wird wahrscheinlich nicht in einem Audi R8 absolviert haben. And the distance between Jerusalem and Damascus, about 240 kilometers, he probably didn't use an Audi R8. Weil die sind jetzt 2-3 Jahre später erfunden worden, sondern er war wahrscheinlich hoch zu Ross unterwegs. Because they were just invented a couple of years later, but they were probably riding horses. Und wie er da so galoppiert. And how he was cantering along. An der Spitze seines Zuges und sich wahrscheinlich gerade fertig macht, damit Pomp und Trara Damaskus einzuziehen und einmal richtig Mode zu machen. And he was probably just prepping himself to enter the city and yeah, really make an impact etwas, there. Da passiert etwas, was echt spooky ist. then something happens that's kind of spooky. Und damit ihr nicht glaubt, ich wäre irgendein Geschichteldrucker oder sowas, lese ich euch das jetzt vor. And so you don't think that I'm making all this up, I'm going to read this to you. Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 3 bis 9. In Acts 9, verses 3 to 9. Plötzlich auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Antwortete er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte die Stimme. Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete seine Augen, doch er konnte nicht sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang konnte er nicht sehen, aß und trank nichts. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Wenn wir weiterlesen, schenkt Gott noch einmal ein Wunder, eine Vision, ein Bild, ein Traum. When you keep reading, you will see that God does another miracle. He gives a vision, a dream. Sowohl Hananias, einem Judenchristen aus Damaskus, as well as Ananias, a Jewish Christian from Damascus, wie auch Saulus selber. As well as Saul himself. Und zwar so klar und deutlich, dass Hananias sofort beschließt, seinen potenziellen Todfeind aufzusuchen. It was so clear that Ananias immediately decided to look for his enemy. Er geht also zu Saulus. So he goes to Saul. Und wir lesen das weiter in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 17 bis 22, dass Hananias in jenes Haus ging. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Er war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da predigte er schon in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die ihn hörten, waren fassungslos. Ist das nicht der Mann, der von Jerusalem erbarmungslos alle verfolgt hat? Und ist er nicht deswegen hierher gekommen, um sie als Gefangene den Hohenpriestern auszuliefern? Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander, weil er ihnen beweisen konnte, dass Jesus der Messias ist. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, Isn't the man who caused havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Wow, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, denke ich mir echt, Wahnsinn. Every time I read this passage, I'm just astonished. Ein Satz, eine Begegnung mit Jesus und dein Leben ändert sich um 180 Grad. Just one sentence and one encounter with Jesus and your life turns 180 degrees. Dein Denken ist ein anderes. And your thinking changes. Deine Ziele sind anders. Your goals change. Deine Bedürfnisse sind plötzlich anders. Your needs are suddenly different. Und du hältst es gar nicht mehr aus, von diesem Jesus zu reden. Du musst einfach, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, heißt es in dem Psalm. And you can't keep it in yourself. You just have to talk about this Jesus. Und genau so ist es Saulus gegangen. And that's what Saul experienced. Er will diese Sekte, wie er denkt, ausrotten. He wants to get rid of this sect, as he thinks. Er macht sich auf den Weg, holt sich noch alle Bescheinigungen und dann... He starts moving, gets all the approvals, and then... Bang! Jesus hat ganz andere Pläne mit diesem Typen. And yeah, bam! Jesus has different plans for him. Saulus hört plötzlich Gottes Stimme. Saul suddenly hears God's voice. Und zwar so deutlich, dass es ihn gleich vom Gaul brachte. And it's so clear that it knocks him off the horse. Es ist so hell, dass er gleich blind ist. And it's so bright that he turns blind right away. Er kann drei Tage lang nicht sehen. He cannot see for 3 days. Ich habe früher immer gedacht, Gott spricht nur ganz leise. Man muss ganz genau hinhören. I always thought that God only whispers. Gott spricht nur zu denen, die sich keinen iPod leisten können. God speaks only to those who cannot afford an iPod. Und die am Freitag und Samstag ja nicht fortgehen, damit sie am Sonntag keine Ohrensausen haben. And those who don't go partying on Friday and Saturday, die so they don't have a tinnitus. Die sich im stillen Kämmerchen konservieren. And those who stay in their closet praying. Und das ist teilweise richtig. And that's partly true. Aber Gott kann auch anders, Freunde. But God can do it differently too. Wir sehen, dass sich die Stimme Gottes Raum verschafft. We can see that God's voice is seeking for room. 3 Tage lang nichts trinken, nichts essen, nur dunkel und keine Leute um sich. For 3 days he doesn't eat, he doesn't drink, there are no people around him. In 72 Stunden völliger Ruhe, da geht dir schon einiges durch den Kopf. In 72 hours of silence, there's a lot going through your head. Ein weiterer Aspekt der Stimme Gottes ist, dass er oft jemanden schickt. Another aspect of God's voice is that he oftentimes sends somebody. Der dir Dinge erklärt. Someone who explains things to you. Jemanden, der dich aufbaut und der dich ermutigt. Someone who encourages you. So wie Hananias, der zu seinem Todfeind geht, zu dem er eigentlich die Hosen gestrichen voll hat und ihm erklärt, was Sache ist. Just like Ananias, who was going to his enemy and should have been frightened to death, but explains to him what's going on. Ist es nicht ein voll cooles Bild von Mentoring? Isn't that a great picture of mentoring? Auch wenn ich weiß nicht, wie das geht, aber ich gehe mal hin und ich sage ihm was in sein Leben hinein. Even if you're like, I don't even know how that works, but I'll just go there and speak to him. Saulus fällt es wie Schuppen von den Augen. And it falls like scales off his eyes. Er lässt sich taufen. He gets baptized. Ganz klar, ich komme zum Glauben, ich lasse mich taufen. It's clear, you come to faith and you get baptized. Und er kann gar nicht anders, als den Leuten von Jesus zu erzählen. And he can do nothing else but really speak about Jesus. Und je verwunderter die Leute sind, je mehr sie denken, der ist irgendwie auch rennt. And the more perplexed they are and think that he's crazy. Umso mehr spornt ihn das an, das erst recht zu tun. The more he's encouraged to and motivated to keep going. Ist doch voll geil, oder? Voll super. It's pretty cool. Ich meine, es impliziert es nicht, dass Saulus fortan nur mehr am Strand gelegen ist und sich Sonne auf den Bauch scheinen lässt. I mean, this doesn't apply that from then on he was just lying on the beach. Ich meine, Rob and Mary, es ist voll okay, macht's das, genießt euren Urlaub, ja? I mean, Rob and Mary, it's okay for you, enjoy your vacation. Aber wir wissen, dass Paulus nicht mit dem Audi R8 seine Missionsreisen absolviert hat. But we know that Paul didn't do his missionary trips in an Audi R8. Sondern alles zu Fuß gelatscht ist. But that he had to walk on foot the whole journey. Oft mit irgendwelchen schwindeligen Schinakeln die Meere überquert hat. Oftentimes with some kind of vehicle. Und viele Jahre seiner Tätigkeit war er nicht in einem 5-Sterne-Deluxe-Penthouse. And many years of his life he wasn't living in this 5-star penthouse. Sondern in einem muffigen, stinkigen, feuchten, dreckigen römischen Gefängnis. But in a dirty prison. Letztendlich hat Paulus genau das gleiche Schicksal erlebt wie Stephanus. In the end, Paul was experiencing the same as Stephen. Er war so davon überzeugt, diese Begegnung hat ihn so davon überzeugt, dass er sein Leben gegeben hat. This encounter just pricked him so much that he gave his life over. Für seinen Glauben. For his er war derjenige, der die gute Nachricht denjenigen gebracht hat, die laut seinem Verständnis, laut dem Jüdischen überhaupt keinen Zugang zu Jesus haben. He was the one bringing the gospel to those who, according to Jewish law, didn't even have access to it. Er hat viele Briefe der Ermutigung, der Ermahnung und des Trostes geschrieben. He wrote many letters of encouragement and comfort and exhortation. Und liebe Freunde, er war es, der, wie wo wir nachlesen können, derjenige war, der das Evangelium, die gute Nachricht nach Europa gebracht hat, dass du und ich dran glauben dürfen. And he was the one that we can read later was the one to bring the gospel to Europe, which is why you and I can believe today. Okay, vielleicht denkst du jetzt, hey, ich bin nicht Saulus von Tarsus, sondern ich bin der Georg aus Stixneisiedl. Maybe now you think I'm not Saul from Tarsus, but I'm some kind of person. Oder die Gretel von Lab im Walde. Or some other Disney figure. Was kann ich schon tun? Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich kann ja nichts. So what can I do? God can't use me. I'm not able to do anything. Hey, ich sag dir, du bist in bester Gesellschaft. I can tell you, you're in good company. Freunde, Noah war ein Säufer. You know, Noah was a drinker. Abraham war zu alt. Abram was too old. Isaac war ein Tagträumer. Isaac was a daydreamer. Jakob war ein Lügner. Jacob was a liar. Lea war hässlich. Leah was ugly. Josef stotterte. Josef wurde missbraucht. Joseph was abused. Mose stotterte. Moses stuttered. Und er war ein Mörder, by the way. And he was a murderer. Gideon hatte Angst. Gideon was afraid. Samson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Samson had long hair and was a hero for the women. Rahab war eine Hure. Rahab was a prostitute. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Jeremiah and Timothy were too young. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. David had an affair and he was a murderer. Elia war selbstmordgefährdet. Elijah was in danger to commit suicide. Jesaja predigte nackt. Isaiah preached naked. Jonah lief vor Gott weg. Jonah ran away from God. Naomi war Witwe. Naomi was a widow. Hiob war pleite. Job was broke. Johannes der Täufer aß Käfer. John the Baptist ate bugs. Petrus verleugnete Christus. Peter denied Christ. Die Jünger schliefen beim Beten ein. The disciples fell asleep while praying. Martha machte sich immer Sorgen. Martha was constantly worrying. Maria Magdalena war besessen. Mary from Magdalene was obsessed. Die samaritische Frau war geschieden mehr als einmal. The Samaritan woman was divorced several times. Zachäus war zu klein. Zacchaeus was too little. Paulus war zu religiös. Paul was too religious. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Timothy had a tumor in his stomach. Und Lazarus war tot. And Lazarus was dead. Freunde, ihr seid in bester Gesellschaft. Friends, you're in good company. Vielleicht denkst du dir aber, ja, Paulus, den kenne ich, der war super heilig. Maybe you think, well, Paul, I know him, he's super holy. Ich nicht, ich habe so viel Dreck am Stecken und bin froh, dass es die Leute aus der Jugendgruppe, aus dem Hauskreis, meiner Life Group und dem Gottesdienst nicht wissen. I'm not. I just have so much bad things in the closet that I'm glad nobody else knows in my life or in church. Die würden mich sofort raushauen. They would kick me out right away. Wie soll mich Gott da verwenden? How does God want to use me? Ich bin so weit von Gott entfernt. I'm so far away from God. Hey, ich sagte, wenn einer weg war, weit weg von Gott, dann war das Saulus. Well, I can tell you, if somebody was far away from God, then that was Saul. Aber es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott, Freunde. There is no hopeless cases with God. Oftmals will er ja genau die verwenden, damit die Leute mal so richtig baff sind. Wo ist der? Oftentimes he wants to use exactly them, so that everybody else is astonished. What, him or her? Ich? Me? Paulus hat seine Mitschuld damals am Tod von Stephanus lange nicht verkraften können. Paul, yeah, he struggled a long time that, with the fact that he helped with the stoning of Stephen. Und er hat immer wieder auch in seinen Briefen darüber geschrieben, dass ihn das belastet. He oftentimes wrote in his letters that it really burdens him. Und vielleicht schleppst du auch irgendetwas mit, was dich einfach belastet und was dich runterzieht. And maybe you are carrying something that is burdening you. Dann lass das doch da. Then just leave it there. Die CIG hat einen riesigen Keller. The CIG has a big cellar. Und du kannst es ablegen im Prayer Room. And you can just place it down in the prayer room. Ich kann dich nur ermutigen, tu es und tu es jetzt. I can just encourage you, do it and do it now. Aber vielleicht denkst du, ja, ich würde gerne seine Stimme hören, aber ich kann es einfach nicht. Maybe you think, yeah, I would really like to hear his voice, but I just can't. Wie geht denn das? How does that work? Hey, schlag mal die Bibel auf. Hey, why don't you open the Bible? Das funktioniert. It works. Denn Gott spricht auch immer wieder durch das, was er schon geredet hat. Because God oftentimes speaks through what he has already spoken. Lass mal Smartphone, iPod, Netbook, alles zu Hause, geh spazieren und kenne Gott in seiner Natur. Why don't you just go for a walk and leave your iPod and everything at home and just go into nature? Sprich mit anderen Jesus-Fans über deine Probleme. Speak with other believers and Jesus fans about so your problems. So wie Paulus das mit Ananias gemacht hat. Just like Paul spoke with Ananias. Oder fahr mit mir segeln, egal. Or go sailing, whatever. Jeremia 29, Vers 13 heißt es, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich auch finden. In Jeremiah 29:13 it says, whoever seeks me with all their heart will find me. Oder vielleicht denkst du dir, hey, ich habe das schon so oft gehört. Or maybe you think, well, I've heard this. Ich weiß times. Ganz genau, was Gott von mir will, aber ich kann es nicht umsetzen. I know exactly what God wants from me and I can't do it. Ich habe die Kraft nicht. I just don't have the strength. Ich habe die Fähigkeit nicht. I don't have the talent. Ich krieg das einfach nicht hin. I just can't do it. Vielleicht bist du völlig frustriert und sagst, hey, ich bin nicht schön genug. Maybe you're totally frustrated and you think, well, I'm not beautiful enough. Ich kann machen, was ich will. I can do whatever I want. Ich bin nicht intelligent genug. I'm not intelligent enough. Ich werde nicht genug geliebt. I'm not loved enough. Ich werde nicht genug wertgeschätzt. I'm not appreciated enough. Überhaupt nicht geachtet und wahrgenommen. I'm just not respected or even seen by anyone. Ich bin zutiefst verletzt worden und verletze mich jetzt selber. I have been hurt so much, so I'm hurting myself now. Man hat mich missbraucht und deswegen bin ich überzeugt davon, dass Gott mich nicht mehr brauchen kann. Or I have been abused and so I think nobody or God doesn't want to use me. Ich bin irgendwie verstümmelt. Or I'm somehow crippled. Ich möchte dann zum Abschluss ein Video zeigen und dir sagen, dass möglicherweise gerade durch dich Jesus Großartiges tun kann. In closing, I want to show you a video and tell you that maybe through you, God wants to do something great. Während ich die Worship-Band einfach bitte, noch mal raufzukommen, möchte ich dir einfach nur sagen, egal ob du ungehorsam warst, so wie ich, oder du denkst, du kannst es eh selber machen. And I want to tell you, if you have been disobedient and thought like I did, you can do it on your own. Und du dann dich auf einmal wiederfindest in einer Situation, wo du weißt, da kommst du eigentlich lebend nicht mehr wieder raus. And then you suddenly find yourself in a situation where you realize you can't get out of there alone. Oder so wie Saulus, du bist in der völlig falschen Richtung unterwegs. Or just like Saul, you're going the wrong direction. Wenn du dich total elend und mies fühlst. Or you feel just miserable. Ich bin überzeugt, dass es da draußen irgendjemanden gibt. I'm convinced that there is someone out there. So wie bei der Bethany Hamilton, so ein Sanitäter, der dir ins Ohr flüstert. Just like with Bethany Hamilton, some kind of helper who speaks something into your ear. Und das ist die Stimme Gottes. And that's the voice of God. Das ist die Message, die dein Leben verändert. And that's the message that changes your life. Und das wünsche ich mir für dich ganz persönlich. And that's what I really hope for you, just personally. Dass du deine Ohren, vor allem dein Herz aufmachst. That you would open your ears and your heart und bewusst hinhörst and really consciously listen und dich Gott wirklich um 180 Grad verändern lassen. And God can turn you around 180 degrees. Ich möchte noch beten. Let's pray. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du Leute berufst. Dear Jesus, thank you that you call people. Leute, die teilweise komplett daneben sind. People who, yeah, might not have it all together. Die nichts lieber sich wünschen würden, als wenn sich diese Sekte vom Erdboden verschluckt wäre. Who would wish nothing more but that this sect would leave this earth. Danke, dass du Leute gebrauchst, die glauben, mit 13 schon alles gecheckt zu haben und niemand mehr gehorchen zu müssen. Thank you, Lord, that you use people who at the age of 13 think that they don't need anyone to tell them anything anymore. Danke, dass du Leuten mit 19 begegnest in Träumen und Visionen. Thank you that you encounter people at the age of 19 in dreams and visions. Danke, dass du es schaffst, auch die mächtigsten und die gebildetsten Leute vom Pferd runterzuschmeißen. Thank you that you succeed in knocking off the horse any successful person. Aber dass du dich dann runterbeugst und sie wieder aufhebst. But that you kneel down and pick them up again. Dass du einen guten, einen liebevollen, einen perfekten Plan hast für jeden Menschen. Thank you that you have a loving good plan for everyone. Und danke, dass es nicht nur Geschichten sind, die vor 2000 Jahren mal passiert sind. And thank you that it's not just some stories that happened 2000 years ago. Sondern dass es auch 2012 immer noch passiert. But that still in 2012 this can happen. Und dass es so lange passieren wird, bis du eines Tages wiederkommen wirst oder wir bei dir sein werden. And that you will do this until you come back one day and we will be with you. Und so möchte ich bitten, Herr Jesus, dass du jeden, der hier da sitzt. So I pray, Jesus, for everyone who sits here. Oder der zu Hause den Livestream anschaut. Or who watches the live stream online. Dass du diesen Menschen begegnest. That you would have an encounter with them. Weil du es versprochen hast, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich auch finden. Because you promise that whoever seeks you with all their heart und du möchtest dich finden lassen. And you want to be found. Und wir wollen deine Stimme hören. And we want to hear your voice. Danke, dass du redest, Herr Jesus. Thank you that you speak, Jesus. Danke, dass du heute reden möchtest. Thank you that you want to speak today, Jesus. In deinem Namen, Amen. In your name, Amen.